Deutschland, wann wirst du wieder auferstehen? Deutschland, wann wirst du wieder auferstehen? Deutschland, wach auf oder du wirst untergehen. Deutschland, du hast uns geboren. Was immer auch komme, wir bleiben dir verschworen. Wir bleiben hier verschworen.